Und sie meinten, dass es keine Versuchung gäbe. Sie waren blind und taub. Hierauf nahm Allah ihre Reue an. Dann aber wurden wieder viele von ihnen blind und taub. Und Allah sieht wohl, was sie tun.